Dankeschön. Ich hoffe, das ist nicht zu brachial für eure Party hier. Hallo. Wir sind die Tischlerei Lischitzki, aber das hier sind Ingo und Sophie und die machen hier den Sound. Und das ist gut, oder? Ein Applaus für Ingo und Sophie. Ohne die geht nämlich auch gar nichts. Ohne euch auch nicht. Wenn der Druck zu groß wird, kann das irgendwann sein, dass man gar nichts mehr fühlt. Zu viel TV. Mein Kopf, der sagt, da ist doch Schmerz, ich bin ihn irgendwo. Schüttel mir die Finger auf, meine Augen sehen das Rot. Mein Kopf, der sagt, da ist doch Schmerz, fühl ihn irgendwo. Kuss am Bauch, den sollte man schon spüren. Mein Hirn, das sagt, ach ist das schön, doch wo ist das Gefühl? Genauso wie der Kuss am Bauch, den sollte man schon spüren. Mein Hirn, das sagt, ach ist das schön, doch wo ist das Gefühl? Weggesperrt, verknackt, vor gut 20 Jahren isoliert von der Außenwelt, im Kopf sich ein Film abspielt. Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann? Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann? Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann? Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann? Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann? Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann? Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann? Wenn ich mir den Kopf abschlag, wie ist das Leben dann?